Kritiker und Fans zeigten sich gleichermaßen wie vor den Kopf gestoßen. Lou Reeds knapper Kommentar damals: Es ist die einzige Platte, die ich kenne, die die Hörer attackiert. Und es scheint, als sei genau das von ihm beabsichtigt gewesen. Gerade hatte er sich ein breiteres Publikum erspielt, sein Album Sally Can Dance von 1974 kletterte sogar bis auf Platz 10 der US-Charts, da packte ihn offenbar die Angst, kommerzialisiert zu werden. Coney Island Baby, das Album nach Metal Machine Music, zeigte Reed mit leichten Songs umso eingängiger, aber es gelang nicht, den Scherbenhaufen wieder zu kitten. Everybody said that you better watch out. Man, she's gonna turn you in. And me, you know that I thought I lucked out. And now look at the trouble that I'm in. You know you better watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. It happened on New Year's Eve. Said everybody had to leave. They had a warrant in their hand. They wanted to bust the whole band. I said if I ever see Sharon again, I'm gonna punch her face in. You know you better watch out for Charlie's girl. Hey now man, watch out for Charlie's girl. You know she'll turn you in. Watch out for Charlie's girl. Watch out for Charlie's girl. She'll turn you in, you better, huh? Watch out, you better. Watch out, you better. You better watch out, you better. You better watch out for. Jealousy and your snide remarks to yourself. You know that I'm not seeing anybody else. You just keep your ear down to the ground. Yell your head off if you hear a sound. And here's a whistle and a badge and a phone. You can arrest me if I'm not at home. And if I don't keep my word, I swear I'll keep away. Here's some books and a puzzle by Escher. Here's Shakespeare's measure for measure. Here's a balloon, a rubber band, and a bag. Why don't you blow them up if you think you've been had? Here's a castle, a paper dragon, and a moat. An earring, a toothbrush, and a cloak. And if I don't keep my word, I swear I'll keep away. I swear I'll keep away from all we've ever done. I'll keep away the good times and I'll keep away the fun. I swear I'll join the army or maybe the marines. I'll start to wear designer suits and put away my jeans. I swear that I'll keep away from all my old time friends. I'll throw away my records, I'll try to make amends. I swear I'll give up gambling and playing with the rent. I'll give up food and drinking, I'll give up a life ill spent. Here's a yardstick you can measure me by. Here's a coupon, maybe there's something you wanna buy. Here's a band-aid in case you cut your feet. Here's a rubber mallet you can use on your front teeth. Here's a gun no one uses anymore. And a bracelet made of some inexpensive ore. And if I don't keep my word, you won't see me anymore. I swear I'll keep away from dignity and pride. I'll keep away from abstracts, I'll keep it all inside. Well, I'll just wrap me up in butter and melt me on a shelf. I'll fry in my own juices, I'll become somebody else. Well, I'll just swear to keep away from everything that's good. I'll lie down in a gutter where I really should. I swear I'll light a candle to every modern foe. I swear I'll close the book on this and not see you anymore, 'cause I just gotta get away. Keep Away aus seinem Album Growing Up in Public. Wer etwas über die Person Lou Reed erfahren möchte, hört am besten genau hin bei dieser Platte aus dem Jahre 1980. So viel Autobiografie wie in den Songs auf Growing Up in Public steckt kaum in einem anderen Werk von ihm. Er selbst gibt im Gespräch so gut wie nichts von sich preis. Überhaupt gibt es zwei Dinge in seinem Leben, die er nicht ausstehen kann. Und das sind Interviews und Journalisten. Aber auch wer versucht, über seine Texte an ihn heranzukommen, beißt auf Granit. Oh, you're asking me to give very detailed explanations of lines, and that's something I try to resist. Ich mag meine Texte nicht erklären, weil jeder Hörer seine eigene Vorstellung davon hat. Ich will keine Vorgaben machen, was sie denken sollen. Manchmal stellt sich auch Jahre später heraus, dass ich dachte, ich meinte das eine, aber es ist etwas anderes. Oder es war mehr, als ich damals dachte. Kurz gesagt, es gibt viele verschiedene Blickwinkel. Deshalb mag ich keine Erklärungen geben. Am liebsten redet Lou Reed über das Produzieren einer Platte, über die technische Herausforderung, etwas so aufzunehmen, wie er es im Studio hört. Ein Thema, bei dem er sich auch in einem ungeliebten Interview richtig erregen kann. Und es scheint, als ob die Frage, mit welchem Mikrofon, mit welchem Verstärker oder mit welchem Mischpult er aufnehmen soll, ihn mehr bewegt als die Musik selbst. Er liest technische Magazine und hört alle möglichen Platten, gleichgültig von wem sie sind, nur um zu erfahren, wie sie aufgenommen wurden. Sein New York-Album, so sagt Lou Reed, sei die erste Platte, die wirklich so klingt, wie er es sich vorgestellt hat. Dazu brauchte er also mit anderen Worten 15 Jahre seiner Solokarriere. Aber ein Perfektionist? Nein, das will er auch nicht sein. Ein echt harter Job für seinen Toningenieur. Ich will sicher sein, dass das, was ich höre, echt ist. Da bin ich sehr genau. Das Problem ist nicht, einen Sound zu machen, sondern ihn richtig aufzunehmen. Am Ende spielst du es ab und fragst dich, wo ist all die Power geblieben? Sowas will ich nicht. Es nervt mich, wenn etwas falsch aufgenommen wurde, weil es auf der Platte für immer falsch bleibt. Ich habe mich lange mit Technikern auseinandergesetzt. Ich wollte meinen Gitarrensound immer gleich haben, egal wo. Kleiner Raum, großer Raum, draußen, ganz egal. Es soll immer gleich klingen, basta. Seitdem ich das schaffe, frage ich den Ingenieur, warum kannst du nicht genau das so aufnehmen? Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window with that glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older. and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, fly, fly, fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly. Fly, fly, fly away. Fly, fly away, yeah. Dirty Boulevard aus dem Album New York erzählt die düstere Geschichte des kleinen Latinos Pedro, der von seinem Vater verprügelt wird, weil er zu erschöpft ist, um zu betteln, und der davon träumt, später einmal seinen alten Herrn umzubringen und ein großer Dealer auf dem dreckigen Boulevard zu werden. Lou Reed zeichnet auf dieser Platte ein Bild seiner Heimatstadt, das den amerikanischen Heile-Welt-Politikern sicher nicht gefällt. Ganz im Gegensatz zu der Musikkritik, die mit vollmundiger Begeisterung New York zu Lou Reeds bestem Album kürt. Etwa gleichzeitig kreuzen sich nach über 20 Jahren abermals die Wege von Lou Reed und John Cale. Und wieder spielt Andy Warhol eine wichtige Rolle dabei, wenn man so will, posthum. Beide Musiker arbeiten 1989 an Stücken als Ehrung für den verstorbenen Multikünstler. On my New York album I had already written a song about Andy Warhol called Ich hatte bereits ein Stück über Andy Warhol auf New York, Dime Store Mystery. John Cale arbeitete zu der Zeit an einem Instrumentalstück über Andy. Eines Tages rief er mich an, um meine Meinung darüber zu hören. Wir gingen ins Studio, redeten und heraus kam die Idee, zusammen an einer Serie von Songs zu arbeiten. Anfang 1990 gab es dann Songs for Drella, ein gemeinsames Album von John Cale und Lou Reed. Es ist eine Hommage an den Pop-Art-Künstler, aber keine verklärte Grabrede. In den 15 Songs werden auch die Spannungen verarbeitet, die die beiden in der Beziehung zu Warhol hatten. Folge dieser Zusammenarbeit ist, dass Lou Reed mal wieder mit der Frage nach einer Reunion von Velvet Underground konfrontiert wird. Seine Antwort ist dieselbe, die er seit 20 Jahren gibt, nur noch etwas genervter. No, there'll never be a Velvet Underground reunion. Das war sein knapper Kommentar im April 1990. Zwei Monate später stehen The Velvet Underground trotz aller Dementis wieder zusammen auf der Bühne. Und das in Originalbesetzung mit Lou Reed, John Cale, Mo Tucker und Sterling Morrison. Anlass ist eine Warhol-Ausstellung in Paris Und die Überraschung des Tages währt auch nur einen einzigen Titel lang. Reed und Co. geben ihr altes Schauerstück Heroin zum Besten. I had told everyone we wouldn't do it. And, but when we got there, it was so nice out. And the people were really so great and everything. Ich habe jedem gesagt, wir würden es nicht machen. Aber dann war es so großartig und die Leute. Da habe ich mir gedacht, warum nicht? Einen Song. Aber die Entscheidung fiel 5 Minuten, bevor wir es gemacht haben. Wir hatten großen Spaß. Es hat genau so geklungen wie damals. Ich habe es sehr genossen, mit ihnen allen zu spielen. Aber nur einmal. It just sounded and felt the same. It was great. I really enjoyed it enormously. It was great to play with all of them once. Als kleines Trostpflaster für die vielen Velvet-Fans gibt es jetzt Lou Reeds Album Nummer 22, Magic and Loss. Viel Erbauliches gibt es in Reeds Tradition aber auch dort nicht zu finden. Lou Reed verarbeitet den Krebstod von 2 engen Freunden. Es geht um Tod und Verlust. Life's like me in a soda, and life's like space without room, and life's like bacon and ice cream. That's what life's like without you. Life's like forever becoming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Like Sanskrit read to a pony, I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things wrong. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized nose? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all. Killing. What good is rain that falls up? What good's a disease that won't hurt you? Why no good? I guess no good at all. What good are these thoughts that I'm thinking? It must be better, huh, not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much. Not much at all. What good is life without living? What good's this lion that barks? You love the life of this throwaway nightly. It's not fair, not fair at all. What's good? Oh baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Sie hörten eine Sendung von Jürgen Brendel.